Der König hat befohlen, baut ein neues Land, in dem dann alles wieder gut ist und in dem niemand was gegen mich hat. Auch ein paar neue Paläste kann das Land vertragen, ansonsten bleibt alles beim Alten. Ich habe das Sagen. Neues Land, alter König, dieselben Sorgen, davon nicht zu wenig. Das schreit nach Veränderung, dreht den König um. Und wo ich gerade dabei bin, noch ein paar Ansagen. Alle Trolle werden geschoren und die Elfen müssen Kleidung tragen. Es kann nicht sein, dass jeder hier rumläuft, wie er's will. In meinem neuen Land herrscht endlich wieder Stil. Ein Auge lacht, ein Auge weint. Jetzt wird es für den Hofmann Zeit. Er war dem König treu ergeben, jetzt lehnt er sich dagegen. Soldaten, greift zur Waffe, schwingt die Hellebarden. Diesen kleinen Aufstand werden wir zerschlagen. Denn außer die Fressen aufreißen und sich stets beschweren, ist diese Brut zu blöde, sich effektiv zu wehren. Blut und Staub, Keilerei, nur ein Kampf macht uns frei. Wir wollen keine Hosen tragen, wir wollen nackig baden. Blut und Staub, Keilerei, nur ein Kampf macht uns frei. Wir wollen keine Hosen tragen, wir wollen nackig baden.